Willkommen auch heute auf unserem philosophischen Sofa. Mir gegenüber sitzt wie immer der Christian. Hallo Christian. Hallo Vera. Ja, mein Name ist Vera Höger. Ich sitze hier mit Dr. Christian Funke und wir haben uns heute zum Thema gemacht, nochmal den Stoizismus. In unserem letzten Podcast haben wir gesprochen über den antiken Stoizismus und ich mache das ja immer ganz gerne, am Anfang nochmal darauf Bezug zu nehmen, was mir so in Erinnerung geblieben ist von der letzten Folge. Und da gibt es so einiges. Da gibt es einmal den Appell an die Menschen zu leben in Übereinstimmung mit der Natur. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Da sind wir intensiver darauf eingegangen, was das eigentlich heißt. Vielleicht können wir das gleich noch mal ganz kurz rekapitulieren. Dann ganz wichtig die Tugenden, die vier Tugenden, als da wären Klugheit, Gerechtigkeit, Mut bzw. Tapferkeit und Besonnenheit. Das sind die vier Tugenden. Ja, und dann weitere Übungen, stoische Übungen, über die wir kurz gesprochen haben. Aber kommen wir vielleicht als allererstes nochmal jetzt in der Rückschau zu dieser Begrifflichkeit zu leben in Übereinstimmung mit der Natur. Und da haben wir, glaube ich, etwas intensiver darüber gesprochen, dass das, wie gesagt, zum einen ein Appell ist und zum anderen, was heißt das eigentlich? Und dabei müssen wir schauen auf die Natur des Menschen. Was ist die Natur, unsere Natur des Menschen? Und das ist zum einen, dass wir vernunftbegabte Wesen sind und zum anderen, dass wir Wesen sind, Menschen sind, die in der Gemeinschaft leben. Politische Wesen, sage ich jetzt mal, so wie das im Ursprung gemeint war. Korrekt. Und ich hab nichts aufgeschrieben. Das ist mir wirklich durch dein intensives Erzählen und Darstellen so in Erinnerung geblieben. So, und jetzt kommst du vielleicht auch mal zu Wort. Man muss all das, was wir sagen, nochmal, um den Wald nicht aus den Augen zu verlieren, um nicht immer über die Bäume zu sprechen, Ja. sondern über das, worum es geht, über die ganze Landschaft, darüber sprechen, dass all diese Lehren ausgearbeitet sind als System, um eine Antwort darauf zu finden, was ist ein gutes Leben? Das gute Leben besteht darin, sich eine Haltung zu erwerben, die dieser Gleichmut ist, die Stärke im Inneren zu ertragen, was ist, und gleichzeitig das Beste aus sich zu machen. Und eines der Prinzipien, ich würde sagen, der drei Prinzipien im stoischen System ist der Appell, lebe in Übereinstimmung mit der Natur. Und wie du sagtest, Natur bedeutet hier die Natur des Menschen im Allgemeinen. Natur ist ein philosophisches Fachwort, muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Wir sprechen im allgemeinen Sprachgebrauch von Natur immer dann, wenn wir das Lebendige der Welt meinen. Pflanzen, vielleicht auch wir als Organismen und Stoffwechselwesen. Die Natur, die Physis, als ein Bereich der Realität, war für den Griechen immer der Inbegriff von Regelhaftigkeit, von Gesetzmäßigkeit. Die Entdeckung, die im Griechenland gemacht worden ist, die kulturell auf den ganzen Westen prägend gewirkt hat, war, dass die Natur Gesetze hat. Und dass Natur bedeutet, dass es Gattungen gibt, deren Individuen gleiche Züge haben. Ich erinnere mich. Der Mensch ist diejenige Gattung in der Welt, die Vernunft hat, zum Leben mit der Natur, die selbst vernünftig gestaltet ist, fähig ist. Denn Vernunft haben bedeutet für den Griechen nicht das, was wir meinen mit zergliedern und sprechen, sondern es bedeutet auch immer in Übereinstimmung leben mit der Logik der ganzen Welt. Und der Mensch ist ein Lebewesen, was in Gemeinschaft lebt. Für den Stoiker bedeutet in Übereinstimmung mit der Natur leben, wende deine Vernunft an, um die soziale Welt besser zu machen. Das klingt Wende, sehr überzeugend. Wende deine Vernunft an, auch um mit anderen Menschen besser zurechtzukommen. Ja. Damit ist nicht immer dieser soziale Fortschrittsgedanke gemeint, den wir haben seit dem 19. Jahrhundert, wo wir die Arbeiterbewegung haben, wo irgendwie wenn wir heute sozial sagen, meinen wir ja oft Geldleistungen vom Staat, die, ja. Die zum Zweck genutzt werden, dass die Menschen in gleiche Chancen haben. Nein, wie verhalte ich mich als Mensch unter Menschen in der Gemeinschaft? Das war eine typisch stoische Frage. Das ist eine wichtige Säule. Eine wichtige Säule. Eine andere ist, lebe tugendhaft. Und dann kommen wir nämlich zu den Tugenden. Zu den vier Kardinaltugenden. Diese vier Kardinaltugenden, du hast sie erwähnt, es gibt immer wieder andere Übersetzungen, aber es sind im Grunde diese vier. Die vielleicht beherrschendste aller dieser vier Tugenden ist die Klugheit. Denn sie scheint als Einschätzungswissen in allen Tugenden wiederzukommen. Mhm. Gerechtigkeit ist das kluge Einschätzen darüber, was jemand verdient und was ich anderen Menschen zuteile. Es bedeutet aber auch, dass ich mir klar mache, wie ich als Mensch unter Menschen lebe und alle Menschen möglichst fair und freundlich behandle. Das ist eine der Exzellenzen, der Bestheiten, die ich ausprägen kann. Arete. Ich denke an unseren allerersten Podcast, an Arete. Eine zweite ist eben die Mäßigung. Ja. Wo kann ich mich selbst zurücknehmen und was kann ich mir auswählen? Was kann ich wirklich für mich, wo kann ich mich selber beherrschen? Es geht um Selbstbeherrschung. Dann geht es in der Tapferkeit darum, was kann ich ertragen? Wo kann ich auch einschätzen, was kann ich auf mich nehmen? Denn man sollte ja immer stets nach der stoischen Lehre in Übereinstimmung auch mit der Wahrheit leben. Mhm. Und das bedeutet, dass man durchaus in Situationen gerät, wo man ertragen muss, dass man Widerspruch bekommt für seine Rede. Man soll nämlich stets auch mutig und tapfer immer die Wahrheit sagen. Man muss auch für das, was man denkt, einstehen. Da ist eben die Tapferkeit gefragt. Und all diese Tugenden zusammen, sie ergeben eben das Zweite, die zweite Säule eines Lebens, was man einüben muss. Mhm. Die dritte Säule ist die der Einschätzung darüber, worüber ich eigentlich beherrschen kann in meinem Leben, wo ich Einfluss habe in meinem Leben und was ich überhaupt nicht beeinflussen kann in meinem Leben. Das ist ganz, ganz berühmt in den Schriften von Epiktet aufgeführt, in dem Handbuch für ein gutes Leben, was wir besitzen, als eines der berühmtesten Bücher vom Stoizismus überhaupt. Und darüber können wir ja heute vielleicht noch vertiefter reden, über diese sogenannte Dichotomie der Kontrolle. So heißt es, nämlich der Einschätzung, was kann ich beherrschen, was kann ich nicht beherrschen. Mhm. Worüber kann ich, was kann ich verändern in der Welt und was kann ich nicht verändern? Das sehr, sehr gerne. Wir haben ja letztes Mal, beziehungsweise du auch darauf hingewiesen, dass der Stoizismus lange, lange bis heute nachwirkt. Der hat als philosophische Ethik den stärksten und dauerndsten Einfluss aller Systeme bisher gehabt. Es gibt nichts, was länger die Kultur geprägt hat. Und hat er in dieser Zeit, also in 2000 Jahren, sage ich jetzt mal, erhebliche Veränderung oder nochmal besondere neue Ausformungen erlebt? Oder ist das immer genau der gleiche Stoizismus geblieben? Nein, wie jedes System verändert sich das durch die Zeit, in der es gedacht wird. Und es muss ja immer auch Antworten auf die Umstände des Lebens, die es gibt. Und es hat nicht immer einen ausdrücklichen Rekurs auf die Gründer gegeben. Also das Ganze als System beginnt etwa 300 vor Christus und als ausdrücklicher Stoizismus endet es 500 nach Christus. Dann nämlich kommt ins Abendland eine neue kulturelle Form, ein Leben zu führen, eine Ethik, nämlich das Christentum. Aber die Christen und die Stoiker haben über 200, 300 Jahre lang zusammen das kulturelle Klima im römischen Imperium beherrscht. Und vieles von dem, was die Christen als Ethik haben, ist entweder vom Stoizismus geprägt oder an den Stoizismus angeknüpft. Ja. Der Stoizismus hat erstmal von Griechenland auf die Römer geprägt. Die Römer waren sehr empfänglich für tugendhaftes Handeln. Die Römer hatten eine eigene Ethik, eine sehr an das Militär und an die staatlichen Pflichten, an das Leben in der Öffentlichkeit angelehnte Ethik. Und die war glänzend mit dem Stoizismus vereinbar. So ein berühmter Römer wie Cicero etwa hat bei Posidonius gelernt. Und Posidonius war einer der Gründerfiguren für einen Stoizismus, der nicht mehr ganz griechisch war, sondern schon hellenisiert, also in einer Welt stehend, die das Römisch und das Griechische zusammendachte, die auch in der politischen Realität stand, dass nicht mehr die politischen Hauptentscheidungen aus Hellas und Griechenland kamen, sondern aus dem römischen Senat oder aus dem Palast. Dann würde mich aber doch interessieren, also bevor wir gleich noch genauer auf dieses Thema eingehen, was kann ich ändern und was kann ich nicht ändern und was macht das aus? Wie hat sich das denn bis heute entwickelt? Was kann man denn, also mir erscheint dieses Gedankenmodell des Stoizismus, was wir ja immer nur anreißen können, wir können ja nie so ganz in die Tiefe gehen. Das erscheint mir schon so komplex, dass ich mir schwer vorstellen kann, was jetzt zum Beispiel moderne Philosophen und Denker dem noch hinzufügen können. Dem gibt es vielleicht gar nicht so viel hinzuzufügen. Der Stoizismus ist eine Lehre, die sagt, sei tugendhaft und darüber, was die korrekten Tugenden sind, ist man sich auch gar nicht so uneinig. Die Frage ist nur, soll man eine Ethik formulieren, die auf Tugend beruht oder soll man eine Ethik formulieren, die auf Pflichten beruht? Das ist vielleicht die Frage, wählen wir eine Ethik, die so ist wie die Ethik von Immanuel Kant, oder wählen wir eine Ethik, die so ist wie die stoische oder die christliche Ethik? Also wie die Tugendethik ist individualistisch, die Sollensethik, die Pflichtenethik ist eher die Ethik der drängenden Probleme, die wir zu lösen haben. Lass mich mal so ein bisschen anders anfangen. Also gewirkt hat der Stoizismus immer dadurch, dass seine Schriften bei den Gelehrtesten und bei den Intellektuellen, die auf ihre Epoche den meisten Einfluss gehabt haben, im Regal stand. Ja. Immer wieder gab es zum Beispiel das Handbüchlein der Moral von dem Epiktet, gab es in jedem Kloster. Und jeder Mönch hat dieses Handbuch über Jahrhunderte benutzt, um einige asketische Übungen, die darin aufgeführt sind, zu pflegen. So hat das auch überlebt über die Jahrhunderte. Die Schriften des Stoikers Seneca sind über die Jahrhunderte gegangen, werden auch heute noch in Schulen gelesen. Auch das Tagebuch des berühmten Marcus Aurelius, des Kaisers, der auch ein erklärter Stoiker war, Ja. sind auch durch die Jahrhunderte gegangen. Vieles ist verloren gegangen. Ich zähle diese drei Werke auf, weil das die sind, die man noch hat in einer Fülle. Diese vielen hunderte Bücher, die es gab davor, die sind leider nur noch in Fragmenten da. Und das bedarf einer ziemlichen Anstrengung, das zu rekonstruieren. Jetzt war es so, dass Also ich nenne jetzt vielleicht nur ein paar Namen. Goethe und Schiller haben beide ausdrücklich den Stoizismus geliebt. Also sie haben sich Epiktet angeschafft und haben viel daraus gezogen. Goethe hat noch gesagt, er hat im 50. Lebensjahr noch was gelernt aus den Stoikern. Die amerikanischen Gründerväter hatten alle den Stoizismus parat und haben das als gute Übung für ein öffentliches Leben und für ein gelingendes Leben. Naja, also anempfohlen. Der Stoizismus wurde immer als eine Alternative zum Christentum anempfohlen, weil man sich da gar nicht so sehr auf das Bekenntnis zu Jesus stützen muss, aber dennoch ein tugendhaftes Leben führen kann. Ja. Im Im 20. Jahrhundert hat man wiederentdeckt, dass der Stoizismus eine antike Psychotherapie war. Die Begründer der modernen Verhaltenstherapie, der kognitiven Verhaltenstherapie, haben Aaron Beck und Albert Ellis, haben sich auf Epiktet gestützt als ein Vorgänger. Die Forschung hat bisher auch ergeben, dass es wahrscheinlich so war, dass in den stoischen Schulen nicht nur die Söhne adeliger Römer saßen, sondern dass dort auch Psychotherapeuten ausgebildet worden sind. Also Seelen, wie sagt man das in der Kirche? Seelsorger. Ja. Man hat Fragmente aus dieser Zeit, die darauf hinweisen, dass da keine philosophische Unterweisung stattfand, sondern eine Ausbildung darüber, wie Menschen andere Menschen begleiten können in schwierigen Situationen. Aber hilf mir mal, das zu verstehen, inwiefern der Stoizismus dafür eine Grundlage ist, jetzt so ganz praktisch. Der sagt eben, du kannst, das Einzige, was du kontrollieren kannst, sind deine kognitiven Haltungen, deine Wünsche, deine Begierden, deine Gedanken, deine Bewertungen der Welt. Darauf hast du einzig Einfluss. Auf den Lauf der Dinge selbst hast du ganz wenig Einfluss. Was du im Leben bewirken kannst, ist hauptsächlich das, dass du deinen guten Anteil gibst. Woran du dann leidest, ist eigentlich deine Bewertung. Jetzt sind wir ja genau bei der Sache, ne? Die du eben angesprochen hast. Das ist die dritte Säule des genau, Stoizismus. Genau, worüber wir gerne heute auch ein bisschen intensiver sprechen wollten. Das finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Ich möchte da einmal einleiten. Da gibt es ein ganz berühmtes Gedicht. Gedicht. Es ist ein Gebet. Für gewöhnlich bin ich nicht so gläubig, dass ich hier Gebete vortrage. Aber dieses Gebet kennt, glaube ich, jeder. Das heißt, Zitat, Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, das kenne ich natürlich auch. Ne? Das gibt es auf Postkarten weltweit. Das ist ein deutschstämmiger Theologe aus Amerika, Reinhold Niebuhr, gestorben 1971. Das ist das sogenannte Serenity Prayer oder auf Deutsch das Gelassenheitsgebet. Also gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Es geht also um Gelassenheit, den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Hm. Mut ist eben eine der großen Tugenden. Und die Weisheit, das ist die Klugheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Die Gelassenheit, die hier gewünscht wird, das ist stoische Gelassenheit. Hm. Niebuhr wusste das. Dieses Element auch der christlichen Ethik hat nicht nur stoischen Ursprung, es ist mit dem Stoizismus gewachsen. Es geht darum, eine Haltung zum Leben zu entwickeln, die von innen her sich der Welt öffnet. Es geht darum zu unterscheiden, was wir als Existenzen, die in der Welt zurechtkommen müssen, wie wir in Heiterkeit und Freude ein Leben verbringen können, ohne uns leidenschaftlich an die Welt zu verlieren. Wir müssen in uns ein Zentrum aufbauen und dieses Zentrum bauen wir auf, indem wir immer eine Regel parat haben, überlege in jedem Augenblick des Handelns, was kann ich entscheiden, was kann ich beherrschen, was kann ich nicht entscheiden, was kann ich nicht beherrschen. Wenn du etwas nicht beherrschen kannst, dann lass es. Lass es gehen. So, Wenn ich einmal kurz einhaken darf, ohne dich voll, aber dich bringe ich nicht aus dem Tritt, das weiß ich. Mir wird so ganz deutlich, auch heute wieder in diesem Gespräch, es gibt ja wirklich viel Suche von Menschen, vielleicht insbesondere erlebe ich das hier so in unserer westlichen Welt, nach Anleitungen fürs Leben. Wir kennen ja unglaublich viele Selbsthilfebücher, ich will jetzt überhaupt keins nennen, ich glaube, jeder hat da eine Fantasie zu, das ist in allen Buchhandlungen und auf allen Bestsellerlisten, sind die wirklich sehr gefragt. Und mir wird eigentlich immer klarer, dass es vieles davon Ableitungen sind, von klassischen philosophischen Gedanken und dann ein bisschen populistischer geschrieben, ein bisschen eingängiger vielleicht geschrieben, als wenn man sich mit einem philosophischen, klassischen Werk auseinandersetzt. und dann ein bisschen mundgerecht gemacht für das heutige Publikum und die heutige Zeit mit direkten Beispielen aus der heutigen Lebensrealität. Aber eigentlich, auch kein schönes Wort, trotzdem benutze ich es mal, eigentlich ist es ja gar nicht mehr als das, was an allen Stellen von großen Philosophen schon gedacht worden ist. Die Philosophie ist eben eine geistige Macht, die die Geschichte geformt hat. Das ist den wenigsten Menschen in dieser Klarheit kaum je bewusst in ihrem Leben, weil sie vieles der philosophischen Gedanken, vieles der Ideen, die kursieren, als Gegebenheiten hinnehmen. Dabei, wenn man interessiert daran ist, fast jedes abstrakte Konzept, dessen wir uns bedienen, um über die geschichtliche, menschliche Welt zu reden, hat philosophischen Ursprung. Ich nenne nur mal so ein paar Worte. Gesellschaft ist ein philosophischer Begriff. Freiheit ist ein philosophischer Begriff. Staat kommt aus philosophischen Gedanken. Haltung ist Einstellung. Handlung. Ich gehe noch mal etwas weiter. Eigentlich philosophische Worte. Alle Geisteswissenschaften finden in irgendeiner Form ihren Ursprung darin. Ja. Und deswegen, je länger wir uns kennen, je mehr wir uns unterhalten und du auch den Vorhang für mich und lüftest, darauf schauen zu können, umso klarer wird mir, dass die Beschäftigung mit Philosophie überhaupt kein Selbstzweck ist, sondern das hilft, sich selbst besser zu verstehen, besser strukturiert denken zu können und auch die Welt um uns herum viel besser zu verstehen, weil es alles sein oder vieles darin seinen Ursprung hat. Und gerade beim Stoizismus, über den wir jetzt reden, finde ich, wird es so augenscheinlich, weil er in dieser deutlichen Weise unser Denken, unsere Geschichte und unsere Kultur hier beeinflusst hat. Absolut. Das ist wie sozusagen der, ich will nicht sagen, das säkulare Christentum, aber es ist wie, es ist vermittelt durch das Christentum. Also die Ethik, die seit Jahrhunderten geprägt wird, du hast sowas wie denk dich als den anderen, sprich wenig über dich selbst, begegne Beleidigungen mit Humor, sprich ohne zu urteilen, reflektiere dich selbst am Abend und am Morgen. Das sind alles schon Sätze aus dem Stoizismus. Ja, 300 vor Christus beginnend. Das ist ja unglaublich, weil das könnte man ja so in viele Bücher übernehmen, wenn es nicht sogar übernommen ist. Nur der metaphysische Hintergrund im Christentum ist eben ein anderer. Ja. Für den Stoiker war es eher unwahrscheinlich, dass ein Mensch Gott geworden ist. Der hat mit der Rede von Jesus Christus nichts anfangen können. Aber die Art zu leben, sich als Existenz in der Welt zu sehen, das ist ganz ähnlich. Ja, und wir sind ja an so einem Zeitpunkt angekommen, wenn wir die aktuelle Welt sehen, das ist nur ganz kurzer Einschub, dass doch viele Menschen sich vom klassischen Christentum hier in Deutschland abwenden, verabschieden, aus Kirchen austreten, sich da nicht mehr zu Hause fühlen. Und umso wichtiger wird vielleicht die Philosophie als Ersatz und auch als Leit- und Hilfsmittel. Ich würde sogar sagen, als Kompensation. Ja. Denn dem Menschen sind ja wichtig die täglichen Augenblicke der Besinnung. Was er im Inneren ist, das Zentrum zu bilden, das ein Gegengewicht gegen die Anforderungen der Welt, gegen die verschiedenen Zeiten der Hektik bildet. Und dieses Innere, eine feste Burg in sich zu errichten, auch tugendhaft zu werden, ist fast dasselbe. Da hilft es, eine Philosophie zu haben. Und der Stoizismus war immer eine gute Philosophie, um ein Leben zu führen. Es gibt eine Debatte natürlich, ob er hilfreich ist, die großen Probleme unserer Zeit zu lösen. Just heute habe ich einen Artikel gelesen, der vorgestern erschienen ist, auf einer Internetplattform, geschrieben von einem Doktoranden aus den Vereinigten Staaten, schon großen Einfluss. Dieses Portal hat vielleicht 1 Million Leser oder so, wo er ein altes Vorurteil gegen den Stoizismus aufruft, dass es eigentlich eine Form von Weltflucht ist. was da passiert. Oder ein Quietismus, eine sich selbst beruhigen bis zu dem Punkt, wo man nicht mehr eingreift in die Welt, weil man alles nur noch geschehen lässt. Das ist aber gar nicht richtig. Das ist ein übliches Vorurteil. Ich selbst habe während meiner Jugend dieses Vorurteil gelebt. Ich meinte, stoisch zu leben bedeutete, sich nicht einzumischen, sondern gegenüber allem, was einem passiert, möglichst gelassen zu bleiben. Und vielleicht lächeln und so eine Überlegenheit zu zeigen. Aber das stimmt nicht. Der Stoizismus sagt, du musst dich auch einbringen in das Leben. Du darfst durchaus auch Ämter übernehmen. Deshalb haben die Römer das so gut gefunden, den Stoizismus. Du darfst nicht nur, du sollst, da ist auch ein Sollen hinter. Deine Fähigkeiten verpflichten dich auch manchmal dazu, Aufgaben in der Gemeinschaft zu übernehmen. Und je nachdem, welche Fähigkeiten du hast, hast du schon eine Stellung in der Gesellschaft, von Natur her. Das dürfen wir heute ja nicht mehr sagen. Das ist ja ein verbotenes Denken. Aber die Christen haben das ja auch so übernommen. Was ist sozusagen von der göttlichen Vorsehung her deine Rolle in der Gesellschaft? Denk doch davon ab, was du für Talente hast, was du für eine Genialität besitzt. All das ist darin. Also vielleicht zurück auf heute. Immer mehr Menschen in der englischsprachigen Welt nehmen den Stoizismus an als Lebensphilosophie. Es gibt große Gruppen von Menschen auf Facebook, auf YouTube. Es gibt wöchentliche Ausflüge, Übungen, Retreats für den Stoizismus, die angeboten werden. Es gibt an englischen Universitäten Stoic Weeks, da gibt es Vorlesungen über eine Woche über den Stoizismus. Und sie alle haben große Attraktivität. Was wären denn so Übungen, die typisch gemacht werden? Also was darf ich mir denn unter Übung vorstellen überhaupt? Also Einübung bedeutet so viel wie, du lernst, gelassener zu werden, du lernst, Dinge einzuordnen. Es gibt viele, viele Übungen im Stoizismus, die auch von den christlichen Mönchen eingeübt und geprägt worden sind. Eine Übung ist, überprüfe deine Vorstellung. Das ist Achtsamkeit. Achtsamkeit ist ein modernes Wort. Achtsamkeit gibt es aber auch im Stoizismus und heißt nichts anderes als, achte darauf, in dem Moment, wo eine Vorstellung in dir auftaucht, und prüfe sie. Sage aber erstmal, es ist nur eine Vorstellung. Es ist nicht die Ursache der Vorstellung. Die Ursache der Vorstellung ist etwas, was außerhalb von dir liegt. Da gab es einen Eindruck und schon hast du eine Vorstellung. Du bist vielleicht zornig, weil gerade etwas passiert. Du stehst an der U-Bahn-Haltestelle und die U-Bahn kommt nicht. Und jetzt kommt in dir Zorn hoch. Warum? Weil du ja gedacht hast, du kommst jetzt mit deinem Plan von A nach B. Du kommst jetzt ohne Probleme. Und jetzt hast du ein Problem, weil ist es etwas, was du beherrschen kannst oder nicht? Nein, du kannst nicht beherrschen, dass die U-Bahn jetzt pünktlich kommt. Die ist viel zu weit weg, da gibt es ein technisches Problem, das kannst du jetzt nicht lösen. Also nimm diese Vorstellung an, aber lass sie wieder gehen, denn du kannst nichts machen. Das wäre eine Übung. Eine andere wäre, gehe deine Aufgaben und achte nicht auf die Sprüche, die an die Wand gesprüht sind. Oder achte nicht an die Pflanzen, die am Rande des Weges stehen. Wenn du einkaufen gehst, dann achte lieber auf dich. Schau auf deine Gedanken. Sei nicht so neugierig. Neugier trübt deinen Geist. Schau eben nicht nach links und rechts, was gibt es da in den Ladenfenstern, was sprechen die anderen Menschen, schau nicht auf diese Aufkleber, die politischen Inhalt haben, und lass dich nicht zu sehr von kleinen Worten trüben. Lass dich auch nicht, eine andere Übung, lass dich auch nicht so sehr von den Meinungen anderer beherrschen. Schau erstmal, was die Menschen sagen. Wollen die Menschen dich beleidigen, dann prüfe, ob du nicht vielleicht dort etwas wiederfindest, was du ändern kannst, aber nimm es dir nicht so leicht, also nimm es dir nicht so schnell zu Herzen. Und auf Beleidigung reagiere, vielleicht humorvoll. Das also, ist, ich bin ganz begeistert, ja, ja. Christian. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ganz begeistert. Das muss ich jetzt mal dazwischen bringen, weil das sind tolle gedankliche und ganz praktische Sachen. Ich erinnere auch noch, du hast eben auch noch vorgelesen, sprich nicht so viel von dir selber. Ja. Wenn du beim Buffet gefragt wirst, wie es dir geht, antworte kurz, was deine Befindlichkeit ist, aber führe nicht so sehr über deine Geschichte aus. Das ist eine Form von Selbstverliebtheit. Und Selbstverliebtheit ist eine Form von Stolz und das ist jetzt schon christlich, um ehrlich zu sein. Sprich nicht so viel über deine Geschäfte, sondern kümmere dich um deine Geschäfte, würde man sagen. Ein Stoiker war auch immer ein bisschen verschrien als so ein Mann, der sich eine Frau auch, die sich dann doch zurücknimmt. Also wenn du jemanden haben möchtest auf einer Party, der alle ununterhält, ich hab jetzt auch gerade dran gedacht, wird kein Stoiker sein. Das wird kein Stoiker sein. Nein. Und ich frage mich gerade, ob das vielleicht dann doch aber grundsätzlich nicht vereinbar wäre. Also das verbietet der Stoizismus ja nicht, lustig zu sein und das verbietet er ja überhaupt gar nicht. Nein, warum denn nicht? Ein bisschen Unterhaltung kann ja auch Schwung in die Gesellschaft. Genau, ne, das ist ja... Nein, man muss sich nicht irgendwie Mr. Spock oder so vorstellen als den von der Logik geleiteten Menschen. Oder jemanden, der sich völlig herausnimmt. Es geht nur darum, schau darauf, dass du möglichst in dir Tugend verwirklichst. Tugend ist das Wichtigste im Leben. Nochmal zu dieser einen Säule dieser Lebensethik. Ja. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben als die Vervollkommnung deines Inneren. Und Stolz auf das, was du eventuell mal geleistet hast oder so andere narzisstische Umtriebe, die wir gerne haben. Wir haben ja diesen Narzissmus der kleinen Unterschiede zur Zeit. Wir reden alle gerne über ich mag dies und ich mag das. Wenn wir uns vorstellen auf Partys, wir sind einander unbekannt, ich mag Essen, ich mag Reiten, ich mag Autos, wir reden zu viel über das, wo wir uns zuordnen. Das ist eine Form von Verlorenheit an die Dinge, würde man vielleicht sagen. Aber man muss den Stoizismus eben auch verstehen als, und jetzt benutze ich ein Wort, was schwierig ist, Spiritualität. Die Übungen bedeuten hier Übungen im spirituellen Sinne. Wobei nicht das Wort, also um das zu erklären, du meinst damit natürlich nicht, dass das Wort an sich schwierig ist, nee, aber die Bedeutung, die Idee, genau. Die Idee von Spiritualität heute ist verwaschen. In Deutschland war sie übrigens immer schon verwaschen, weil die spirituelle Tradition, die in Deutschland geherrscht hat über lange Zeit, war der Mystizismus. Das waren die Mystiker aus dem Rheinland. Die gibt es heute gar nicht mehr. Die Mystiker aus dem Rheinland? Meister Eckhart und Tauler, ja, genau. Und Seuse. Und die, stimmt. Diese, und die von Bingen. Die da Frau müssen von, wir auch irgendwann ja, nochmal genau. drüber sprechen. Aber das gibt es heute nicht mehr. Und wenn wir über Spiritualität heute reden, meinen wir ja oft fernöstliche Methoden und Praktiken der Einübung einer Lehre. Und darum geht es hier auch. Ja. Der Stoizismus ist der Buddhismus des Westens. Weiß man nur, nicht so häufig. Ich denke mal, das ist aber heute so ein Aspekt, weil durch die Lossagung oder sich nicht mehr so beheimatet fühlen im Christentum, wählt man dann etwas, so ein Gegenmodell, so ein scheinbares Gegenmodell, was dann oft fernöstlich ist. Aber du hast recht, das kann ich nachvollziehen. Ich möchte noch mal zurückkommen auf diese Dichotomie der Kontrolle. Die besagt im Grunde zu jedem Lebensaugen, also das ist ein Teil stoischer Lehre, zu jedem Augenblick der Besinnung sollen wir uns auch in Erinnerung rufen, können wir in der Situation, in der wir stehen, etwas beeinflussen oder nicht beeinflussen. Ja. Und wenn man sich mal klar vor Augen führt, was das bedeutet, bedarf es eines Lehrers. Also es braucht im Dialog muss dann klar gemacht werden, wie wir diese Regel genau anwenden können. Und so entsteht stoische Lehre. Also Stoizismus als Lebensphilosophie ist ja Theorie und Praxis in eins. Es ist ja gelebte Philosophie. Aber manchmal muss man eben auch auf die theoretische Ebene zurückkommen. Und dafür sind die Bücher wichtig. Aber es kommt nicht auf Bücherwissen an. Es kommt nicht auf Aussagenwissen an. Um ein gelungenes Leben zu führen, musst du die Lehre rein vollziehen. Es ist etwas, was in unserer heutigen Welt uns extrem schwierig fällt, überhaupt nur zu denken. Weil wir durch die Wissenschaftsorientierung unserer Kultur so sehr auf die Bücher fixiert sind und die Aussageninhalte, die Logik und all. Wir haben vergessen, dass es fernab des Christentums eine Spiritualität im Leben gibt, die die Lehre, das, was dahinter steht, die Theorie, die Metaphysik, auch ins Leben transportieren kann. Ich möchte erinnern an die überlieferten Texte, von denen, also wir haben Marcus Aurelius, der berühmteste Text sind auf Deutsch übersetzt die Bekenntnisse. Das war ein Tagebuch, was der Kaiser geführt hat. Dann gibt es Seneca, da sind die Bücher überliefert, da sind die Briefe überliefert. Und das ist bei weitem das größte Werk. Das sind 7 Bände mit 5 kleinen Büchern und mehr als 250 Briefen, die es gibt. Und dann gibt es Epiktet. Der ist von den dreien der unbekannteste, weil die beiden anderen gehörten immer schon einer adeligen Schicht an. Seneca war ein sehr einflussreicher Millionär zu seiner Zeit und Marcus Aurelius war Kaiser. Epiktet war Sklave. Und Epiktet wurde, also man weiß überhaupt wenig über Epiktet. Epiktet wurde als Kind schon in die Sklaverei gebracht. Der Name Epiktet heißt gefangen genommen. Man weiß überhaupt gar nicht, wie er geheißen hat. Er kam als Jugendlicher wohl schon an den Hof von Nero als Sklave und hatte dort einen Herren, der sehr gut zu ihm war. Das war ja in Rom auch Sitte, dass man Sklaven als Menschen mit Vernunft behandelt hat und nicht so sehr wie die Griechen, die in ihnen eigentlich nur Werkzeuge gesehen haben. Und der Meister hat Epiktet erlaubt, bei einem Stoiker, nämlich Musonius Rufus, zu studieren. Und Epiktet hat wohl immer nachmittags oder abends, immer dann, wenn er Zeit hatte, bei Musonius Rufus gehört und wurde zur späteren Zeit, ich glaube, er war 40, freigelassen von seinem Herrn. Sein Herr war nämlich auch ein freigelassener Sklave. Und so konnte Epiktet also eine eigene Schule eröffnen. Er hatte in Rom eine Schule und dort hatte er sich schon einen gewissen Ruf als guter Lehrer gemacht. Aber dann gab es ein Erlass des römischen Kaisers, dass alle Philosophen Rom verlassen mussten. Das gab es in der Geschichte immer mal wieder, dass die Philosophen aus der Stadt gejagt worden sind und in Exil gingen. Auch Epiktet ging in das Exil und hat dann woanders eine Schule eröffnet. Und dort hat er bis zu seinem Ende gelebt und gelehrt. Und er hatte das Glück, einen guten Studenten zu haben, einen Feldherrn, der bei ihm die Vorlesung abgeschrieben und mitgeschrieben hat. Und dieser Feldherr hat uns das Handbüchlein überliefert. Epiktet hat nie etwas geschrieben. Er hat immer nur gelehrt und dieses Handbüchlein ist also ein Kompendium von Lehren von Epiktet, das der Feldherr mitgeschrieben hat. Und seitdem geht es durch die Geschichte. Und es ist auch so gegliedert, wie man sich annimmt, dass der Feldherr die Lehre für sich selbst gegliedert hat. Diese Bücher wurden benutzt wie im Katholizismus die Stundenbücher. Man hatte immer ein Buch dabei und man las dann in diesem Buch und lernte auswendig. Im Stoizismus ist es ganz wichtig, die Dinge auch auswendig zu haben. Man muss sich immer wieder vor Augen führen, über was kann ich gebieten, über was kann ich nicht gebieten. Also das Handbüchlein beginnt mit, über das eine gebieten wir, über das andere gebieten wir nicht. Wir gebieten über unser Begreifen, über unseren Antrieb zum Handeln, über unseren Begehren und über unser Meiden. Und mit einem Wort über alles, was von uns selber ausgeht. Nicht gebieten wir aber über unseren Körper, über den Besitz, den wir haben, über unser Ansehen und über unsere Machtstellung oder mit einem Wort über alles, was nicht von uns ausgeht. Und dann entwickelt er das weiter. Jeder kann das ja nachlesen. Das Buch hat vielleicht 33 Seiten. Das ist ein kleines Stundenbuch. Das ist ein kleines Buch, ja. Und hier ist im Prinzip diese Dichotomie der Kontrolle auf ein Wort gebracht. Epiktet war ein berühmter Lehrer, weil er das konnte. Er hat, wenn man Epiktet liest, kriegt man immer Ohrfeigen so von allen Seiten. Er sagt zwischen den Zeilen immer, streng dich an, diszipliniere dich. Also schau, was in dir steckt und denk dran, die Olympischen Spiele haben jetzt begonnen. Und wann willst du denn anfangen, ein gutes Leben, wenn nicht jetzt? Man kriegt also so immer eine sittliche Ermahnung. Und diese sittliche Ermahnung, die wir hier haben, ist eben die, erinnere dich dran, dass du nicht alles in der Welt beherrschen kannst. Denn ganz viel Leid, das wir selber erfahren in Enttäuschung, in Zorn, in Wut, liegt ja darin, dass wir etwas vermengen. Nämlich, dass wir meinen, wir könnten über die ganze Welt Einfluss haben. Wenn etwas so läuft, wie ich werde nicht befördert, dann bin ich im Grunde zerstört, weil ich nehme das als persönliche Beleidigung und mein Leben ist eigentlich vorbei in diesem Moment und ich... Genau das ist ja ein Zustand, in dem du wieder zurückfällst wie ein Kind. Mhm. Du weinst quasi, du bist enttäuscht über das Leben, du ziehst dich zurück. Das ist nichts, was einem Menschen als vernunftfähigen Wesen eigentlich gemäß ist. Ein vernunftfähiger Mensch hat auch mal die Kraft in sich, da durchzustehen, dass etwas nicht so läuft, wie er es wünscht. Und nun durchschaue doch mal. Liegt denn alles in der Beförderung in deiner Hand? Nein, du kannst nicht alles beeinflussen. Du konntest beeinflussen bis zu diesem Moment, dass du immer dein Bestes gegeben hast. Aber du konntest nicht beeinflussen, dass der Chef oder wer auch immer jemanden bevorzugt, den er vielleicht kennt. Mhm. Das kannst du nun mal nicht beeinflussen. Mhm. Und darin steckt schon Trost, würde Epiktet sagen. Trost ist eigentlich nicht so wichtig. Ein weiser Mensch braucht keinen Trost. Ein weiser Mensch geht durchs Leben mit klarem Verstand, mit Gelassenheit. Der weise Mensch war immer und ist immer gewesen, ist auch immer noch das, worauf ein Stoiker hinarbeitet. So wie die Buddhisten zur Erleuchtung kommen wollen, wollen die Stoiker weise werden. Hm. Und der weise Mann oder der weise Mensch ist immer der Inbegriff aller Tugenden, die Perfektion sozusagen. Aber jeder Stoiker weiß, in der Übung können wir die Perfektion nicht erreichen. Die Perfektion ist ein Ideal, dem wir nachfolgen. Mhm. Es ist aber nichts Erreichbares. Aber dennoch, wir müssen unser Bestes geben. Arete heißt ja Bestheit und nicht Perfektion. Genau. Was kannst du eben am besten machen? Und da achten wir auf sowas wie Krankheit. Wir können uns gut ernähren. Wir können aber nicht ausschließen, dass wir einmal krank werden. Wir können Fitness machen, wir können uns darauf vorbereiten, dem Altern zu begegnen, aber wir können nicht irgendwie wir können nicht den Zahnschmerz ungeschehen machen. Und das Alter auch nicht. Ja, auch das ist eine Übung darauf, dass wir uns nicht so stolz machen sollen, im ganzen Universum eine zentrale Rolle zu spielen. Worauf wir eigentlich wirklich zugreifen können, ist eigentlich unser Bewerten. Achte nämlich bei jeder Vorstellung darauf, was sie in dir macht. Und übe dich immer darin, nicht zu urteilen. Sag nicht, schau mal, der da ist aber schlecht, sondern der ist aber viel. Der hat eine zu große Menge auf dem Teller. Sag nicht, dieser Mensch... Der redet schlecht, sondern sagt, dieser Mensch zieht nur falsche Schlussfolgerungen. Mhm. Verurteile nicht die Welt, sondern sieh sie mit objektiven Augen. Also entwickle einen Blick und ein Denken, was möglichst klar ist. Mhm. Denn der größte Fehler, den Menschen immer machen, sind falsche Schlussfolgerungen ziehen. Das war dem Stoiker klar. Das war auch Epiktet klar. Schlussfolgerungen darüber, dass ich schlecht bin, zum Beispiel. In der kognitiven Verhaltenstherapie geht es ja hauptsächlich um genau solche falschen Schlussfolgerungen. Menschen, die an Depressionen leiden, haben ja den Hang, von einem unerfüllten Wunsch gleich darauf zu schließen, dass die Welt dauerhaft schlecht sein wird. Sie verallgemeinern, sie übertragen ihre situativen Einschätzungen auf die ganze Zukunft und machen auch andere kognitive Fehler. Genau das weiß der Stoizismus, und man sollte immer in Gemeinschaft, übrigens im Dialog, darüber sprechen. Also ganz sokratisch sind die Stoizisten, die Stoiker gesonnen. Also bleib immer im Dialog mit anderen. Ich glaube, dass das, was du vom Stoizismus erzählt hast, letztes Mal und heute bis jetzt, dass das wirklich geeignet ist, vielen Themen, die wir heutzutage haben, zumindest Erhellung zu geben. Sie haben ja vorhin, oder du hast vorhin mal gesagt, ja, kann das lösen, die Probleme, die wir heute haben? Natürlich kann nicht Stoizismus allein das alles lösen. Das ist ja auch mehr ein Handwerksmittel, Dingen zu begegnen. Stoizismus alleine kann nicht die Klimakatastrophe lösen, das ist ganz klar. Aber es ist ein Handwerkszeug, dem zu begegnen. Und ich finde, ich habe jetzt gerade sehr daran hängen geblieben, was du gesagt hast über die falschen Schlussfolgerungen, weil ich habe mich gerade in letzter Zeit zum Beispiel viel mit interkultureller Sensibilisierung befasst. Und da ist es auch tatsächlich oft so, dass wir aufgrund von kulturellen Unterschieden und anderen Bildern und anderer Sozialisation aus dem Verhalten des anderen eine falsche Schlussfolgerung ziehen. Mhm. Und selbst an dieser Stelle ist es dieser Gedanke des Stoizismus geeignet, einem ganz aktuellen Thema gerecht zu werden. Nicht immer allein, und es ist kein Allheilmittel, aber es hat viele Ansätze, die auf ganz unterschiedliche Dinge zu beziehen sind. Ja, die Tradition, den Vorurteilen der Menschen entgegenzutreten, ist ja in fast jeder klassischen Philosophie also überliefert. Ja. Denn wir haben ja immer das Problem, andere Menschen zu verstehen, weil wir nicht in die Köpfe der Menschen hineinschauen können. Wir können ihre Bewertungen nicht aufgrund ihrer Augenstellung, Handstellung verstehen. Wir müssen immer begreifend darauf zugreifen. Ja. Und wir kommen immer von einem Standpunkt aus. Wir müssen immer aus einem Vorverständnis aus jemanden verstehen lernen. Und da kommt es immer wieder zu verlässlich wiederholbaren Fehlern in der Kommunikation zwischen Menschen. Ein Vorurteil ist nur ein Fehler. Ein Vorurteil ist ja, dass man schon bevor letztlich alles gesagt ist, zu einem Urteil gelangt ist. Also zumindest, das ist eine Bedeutung von Vorverurteilen. Oder von Vorurteilen, bevor etwas geschieht, ist schon ein Urteil gesprochen. Mhm. Dann begreift man alles, was passiert, schon unter einem Begriff, ja, unter einer Idee. Ein anderer Fehler in der Kommunikation ist natürlich ein zu schnelles und übereiltes Urteil, dass man zu schnell auf ein allgemeines Urteil kommt. Mhm. Irgendwie Hassan ist zornig, Ibrahim ist zornig, Aisha ist zornig, also sind alle Muslime zornig. Oder genau. Irgendwie so ein vorschnelles Verallgemeinern aufgrund von Merkmalen ist ja bekanntermaßen ein Fehlschluss. Und es gibt auch ganze Bücher über Fehlschlüsse. Der der Vorführeffekt macht gerade, dass ich kaum einen kenne. Mhm. Aber ja, der Stoizismus könnte da auch reinigend wirken, so wie jede Philosophie reinigend wirkt, wenn es um das Verstehen geht. Ja. Der Stoizismus ist eine nach wie vor Lebbare, wenn es das Wort überhaupt gibt. Also man kann danach leben, meine ich. Ich glaube, lebbar gibt es. Es ist eine Lebensphilosophie, die man sich wählen kann. In der Antike war man sich aber immer klar, dass man die Lehre dann auch rein vollziehen muss. Stoizismus kann auch was Sektenartiges haben, indem man eben sich verschreibt dem Stoizismus. Was heißt das? Sekten, also... Also sektenartig in dem Sinne von einer starren Lehre. Eine Lehre, die dann selbst die Gefahr läuft, wiederum nicht angreifbar zu werden, sehr dogmatisch zu bleiben. Das ist auch immer wieder passiert. Ich glaube, das passiert jedem Lehrsystem irgendwann, dass man nicht flexibel genug ist, um sich irgendwie anzupassen. Ich glaube, jedes System, was geeignet ist, die Verhältnisse zwischen Menschen auch zu regeln und überdies eben kein theoretisches, sondern ein erlebbares System ist, kann natürlich ganz schnell dazu führen, dass, und so, da kommen wir wieder in unserer zutiefsten Menschlichkeit, jemand sagt, ich bin aber stoischer als du und ich bin hier der Lehrer und ich sage, was falsch und richtig ist, was ja vielleicht auch stimmt. Der weiß ja vielleicht auch, was falsch und richtig ist, aber zieht daraus dann Konsequenzen, sodass das so ein ganz abgeschlossenes System wird. Dann eben wirklich wie so ein Guru und sektenartig. Ja, dem ist aber im Stoizismus dann selbst wiederum ein Mechanismus eingebaut, der das verhindert, weil man ja jedes Argument in Kommunikation überprüfbar machen soll. Man soll ja alles, was man denkt, auch diskutieren können. Und insofern soll man sich auch guten Gründen öffnen und vorbehaltlos. Was mich nochmal interessieren würde, das hast du eben so, gar nicht am Rand, aber ich bin da noch nicht drauf eingegangen, erwähnt, dass im englischsprachigen Raum Stoizismus und die moderne Hinwendung zum Stoizismus gerade en vogue floriert, ja. Wie auch immer. Wie begegnen sich diese Menschen denn im Praktischen? Also haben die nur im digitalen Raum Gruppen, wo die sich mal austauschen und auf Literatur hinweisen? Oder treffen die sich auch real? Weißt du da irgendetwas drüber? Ja, es gibt Stoic Meetings, es gibt Stoic Retreats und es gibt die Stoic Week. Natürlich ist während der Pandemiezeit, die übrigens wohl dazu geführt hat, dass ganz viele Menschen sich besonnen haben auf die Güter, die wichtig sind, und den Stoizismus wählen, weil dort eben eine starke Tugendlehre ausgeprägt ist. Die treffen sich im digitalen Raum, an virtuellen Lagerfeuern, wie sie heißen, oder im virtuellen Camp, also irgendwie in Zoom-Räumen und so. Es gibt aber eben auch reale Treffen, meistens in zurückgezogenen Orten, wo man dann die Texte liest, und dann die Übungen liest und sie real vollzieht. Mhm. Also sowas wie mönchische Einübung oder spirituelle Übung eben vollzieht. Und sich dann austauscht mit anderen über Fortschritt und das, was man noch verbessern kann. Aber immer im Geiste, dass man ein stoisches Leben führen möchte. Dass man also in sich eine Ruhe und Autonomie findet, die es macht, dass die Welt in einen Fluss kommt. So ähnlich wie die Hörer erinnern sich vielleicht, Epikur von der Meeresstille gesprochen hat, haben auch die Stoiker eine Metapher mit Wasser, nämlich ein Fluss, der möglichst leise gleitet. Also ich lächle gerade, weil ich erinnere mich ganz genau an die Worte. Du hast gesagt, die von der Meeresstille, das Meer ist zwar still, aber es gibt noch eine leichte Dünung. Ja. Und das waren deine Worte. Und ja. Ich war vor kurzem am Meer und habe genau daran gedacht, ich aufs Meer geschaut habe. Und ich kann mir das jetzt auch gut mit diesem Fluss vorstellen. Der Fluss ist eben einer, den man hat, weil man in einer Welt lebt, die man völlig nicht beeinflussen kann. Die stoische Metaphysik sagt eben, du lebst in einem geschlossenen Universum. Die Stoiker dachten übrigens, das Universum sei belebt. Es sei ein großer Organismus, in dem wir teilhaben. die modernen Stoiker, also die gegenwärtigen und die Zeitgenossen, haben Schwierigkeiten, da natürlich anzuknüpfen, weil wir aufgrund der wissenschaftlichen Kenntnisse, die wir haben, nicht zu dem Schluss gelangen können, dass das Universum ein lebendiger Zusammenhang ist. Aber es ist immerhin ein Zusammenhang, der durch Ursache und Wirkung nach dem Zeitvektor Zukunft sich entwickelt. In den Schriften von Chrysipp gibt es eine schöne Allegorie, die überliefert ist. Das ist der von zwei Ochsen gezogene Wagen. Und unser ganzes Schicksal ist wie ein Wagen, der eine Straße hinab von zwei Ochsen ganz langsam, aber stetig sich entwickelt. So wie die Kausalität der Welt vom Anfang des Universums bis zum Ende sich stetig entwickelt nach einer Folge. Wir kennen vielleicht nicht den Weg des Wagens. Ne? Das ist die Vorhersehung von Zeus oder wem auch immer, wohin dieser Wagen führt. Aber wir sind an diesen Wagen angebunden wie ein Köter. Wir sind nämlich kleine Tiere, die wie ein Halsband sich nicht von dem Wagen lösen können. Denn wenn wir mal ehrlich sind, wir können zwar über unsere Begierden entscheiden, aber über die grundsätzliche Richtung, den das ganze Universum hat, da haben wir keinen Einfluss. Aus Ursache und Wirkung kommen wir nicht raus und die Naturgesetze gelten für unseren Leib. Wir sind gebunden in dieser Welt. Deshalb müssen wir das anerkennend ein freudiges Leben führen, indem wir mit dem Wagen Schritt halten. Denn der blöde Köter, und er meint damit wirklich den Hund, der versucht, gegen den Wagen zu rennen. Der versucht, in die andere Richtung, links und rechts, wo überall die schönen Sachen sind, die er haben will. Aber der wird an der Leine eben gezogen werden, der wird erwürgt, der wird einfach mitgezogen. Das ist ja ganz wunderbar. Vielleicht schafft man es ja auch im Laufe eines Lebens ab und zu mal auf den Wagen aufzuspringen und einfach mitzufahren. Ja. Ne? Dann ist man vielleicht besonders im Flow, wie das heutzutage heißen würde. Ich weiß, aus einem Zweig des Buddhismus spricht man davon, dass man sich dem Wind anschließen soll, das Bambus. Der Bambus, der im Wind weht. Man soll immer so flexibel sein, damit mitzugehen. Genau. Da steckt Gedanke von Harmonie drin, da steckt der Gedanke aber auch drin, dass man... Es steckt eigentlich genau der Gedanke da drin, der in diesem Gebet auch ist, zu sagen, das, was ich nicht ändern kann, da muss ich mitfließen. Weil wenn ich mich dagegen wehre, dann wird das... nicht von Erfolg gekrönt sein, kann es nicht, weil ich es ja gar nicht verändern kann. Und es bedeutet Leid für mich und man bindet Energien an der falschen Stelle. So ist es. Und man bindet Energien an der falschen Stelle. Wo kannst du deine Energien so bündeln, dass sie gewinnbringend und auch für das gute Leben Und freudvoll. Und freudvoll in Heiterkeit. Es gibt stoische Freude. Das wissen die meisten nicht. Die denken, die Stoiker seien Leute, die wie Captain Spock oder so, also so ganz verkopfte Menschen auf Freude verzichten. Es gibt auch stoischen Zorn. Man darf zornig sein, man darf Gefühle empfinden im Stoizismus. Man darf sich aber nicht von denen beherrschen lassen. Und diese Freude besteht halt darin, im großen Zusammenhang zu leben und ein Leben zu führen, was fließt. Dann hat man für sich selbst auch die Gewissheit, dass man seine Energien richtig anwendet. Man muss ein überlegtes Leben führen und seinen Charakter so entwickeln, dass man die Unterscheidung treffen kann. Wo kann ich meine Energien hingeben und wo nicht? Schön. Das ist stoische Leichtigkeit. Also das wäre schon ein sehr fortgeschrittener Zustand, den man so skizzieren kann. Es ist möglich, ein gutes Leben zu führen. Da sind wir ja schon fast so langsam wieder am Ende angekommen, weil wir genau bei dem Begriff wieder sind, den ich immer zum Ende abfrage, mit dem guten Leben. Letztes Mal haben wir ein bisschen intensiver was über den Stoizismus gesagt. Heute ist es genau der Punkt, den ich eigentlich mehr in den Blick nehmen möchte, dass es stoische Freude gibt. Das finde ich toll. Es gibt stoische Freude und es hat was damit zu tun, natürlich besonnen im Großen und Ganzen, aber mit dem Leben mitzufließen. Nicht als bloßes Naturereignis, sondern in Besonnenheit und Erkenntnis dessen, was ich beeinflussen kann und was nicht. Das finde ich sehr spannend. Hast du noch etwas, was du heute unbedingt loswerden möchtest? Gerade war es mir so, als ob, aber... Der Stoizismus sagt auch, man soll an einem geeigneten Punkt dann auch aufhören zu reden. Dann erlaube ich mir die Frage, was machen wir denn beim nächsten Mal? Ich hatte vorbereitet, dass wir über Philosophie sprechen, und zwar als Thema, was gar nicht so bekannt ist, nämlich dass Philosophie eine Lebensform sein kann. Eine Form des Lebens, die man sich selber wählt. Wir haben ja bisher zwei Philosophien aus dieser Branche besprochen, den Epikurismus und den Stoizismus. Und ich finde, wir kommen dem Gedanken, dass das eine Lebensform ist, auch nach unserem Gespräch heute eigentlich immer näher. Es wird immer deutlicher. Dazu würden wir, glaube ich, auch gerne mit diesem Podcast beitragen. Und ich finde es ganz entzückend. Ich finde es ganz entzückend, wenn wir da nächstes Mal intensiver drüber sprechen. Fein. Dann sage ich Dankeschön, Christian. Bis bald. Bis bald.